Fanboys. Heute wieder mit dem Dom. Ja, hallo, und mit dem Marcel. Guten Tag, guten Abend und gute Nacht und mit dem Martin. Ja, hallo. So, wir sind wieder zurück aus der Sommerpause oder Urlaubspause. Endlich wieder alle in der gleichen Zeitzone. Ja, ja. Wie viele Stunden warst du von mir entfernt, Martin? Ich weiß nicht, wo du warst. Also ich war eine Stunde. Du warst noch eine Stunde in der Zukunft? Ich war noch eine Stunde in der Zukunft. Gut, genau. Dann waren wir 10 Stunden auseinander. Ja. Also bei uns haben die Wahllokale erst um 19 Uhr geschlossen. 10 Stunden, das ist ja fast ein halber Tag. Tja. Wow. Krassomat. Ja, du warst in Istanbul. Genau. Da kommen wir gleich noch zu. Ich war in Portland und südlich davon. Ja, ich fand das ganz lustig. Du hast da so ein Foto getwittert vom Sonnenaufgang. Oder war das schon älter? Vom Sonnenaufgang, und ich hatte gerade ein Foto vom Sonnenuntergang gemacht. Mhm. Es war aber die gleiche Sonne, was ich irgendwie ziemlich abgefahren war. Ich muss dich leider enttäuschen, das war der Sonnenuntergang vom Tag vorher. Ah, aber, ich dachte es mir, weil du nicht reagiert hast. Ja, ja. Das wäre ein schönes Bild gewesen, ja. Und ja, aber es war trotzdem die gleiche Sonne. Welche Folgennummer haben wir eigentlich? Wir haben natürlich die Folgennummer 137b, also 138. 138. Ja. Aber ich wollte mir die 137b ja nicht nehmen lassen, weil so mein Blog heißt. Stimmt. Deswegen hatte ich sehr große Angst, dass ihr einfach so heimlich noch eine Folge aufnehmt. Nee, haben wir nicht gemacht. Ohne dich. 137b.org übrigens. Ja. Org. Also so wie Horde. Borg dann, aber das ist eher ein Zufall. 137 Borg. Ja. Scheiße, Mann. Jetzt habe ich vergessen, wie heißen die zwei Fraktionen bei Warcraft eigentlich? Die Horde und die Allianz. Allianz auch. Die Horde. Immer Allianz. Naja. Wie sowas passiert, man vergisst es. Ich wusste das noch nie. Ja, aber ich habe so... Die Horde. Er hat ja einmal Allianz gespielt. Hallo, Herr Kaiser. Nee, ich habe viel Horde gespielt. Ah, nee, das war echt? Ja. Ja, Allianz habe ich nur einmal kurz angespielt, um mich da rumzulaufen, aber irgendwie war diese Steppe immer bei der. Du hast doch ewig einen Allianz-Paladin gespielt, oder? Ach, das auch noch, stimmt. Doch. Ich habe beide Seiten sogar bis Level 10 gespielt, das heißt ewig. Oder 20, also irgendwas so. Das war schon eher 20, glaube ich, ja. Ja, stimmt, 10 ist ja eigentlich nur, da fangen die Levels erst an. Aber nicht 50. Ich glaube, stimmt, den Paladin habe ich auf 50 und dann fängt so das an, dass man sich so reinsteigern muss. Da habe ich aufgehört. Gibt es immer noch nicht für iOS? Nee. Die haben es nicht nötig. Nee. Aber Diablo für PlayStation 3. Ja. Wen interessiert's? Und die Cave. Die Cave! Nee. Fürs iPad. Die letzte Folge ist ungefähr 800 Internetjahre her. Ja. Und da haben wir irgendwas erzählt davon, also jetzt mal zu den Errata, da haben wir irgendwas erzählt davon, dass das ja total ist super mit dem Touch-ID, dann jederzeit das Telefon entsperren zu können, aber in den Fällen, wo man was Gründlicheres macht, brauchst du den Passcode dann doch wieder. Ja. Also du brauchst initial irgendwie einmal am Tag oder so, oder nach einem Reboot, ich weiß gar nicht, hat das jemand genau nachgeguckt? Oder also Reboot glaube ich auf jeden Fall. Und da braucht man dann seinen PIN. Ja, beim Reboot braucht man seinen PIN. Ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gebraucht. Also jetzt, seitdem ich es in regelmäßiger Benutzung habe, habe ich es, glaube ich, bis aufs Rebooten mal... Ich glaube, das ist nur das Rebooten, ja. Ja, fürs Kaufen auch irgendwie. Kaufen braucht auch so, wenn man nicht regelmäßig viel kauft. Also... Da braucht es auch mal ein Passwort. Okay. Nun ja. Also regelmäßig kaufen. Ja. Oder Gratis-Apps runterladen. Free-Apps runterladen. So zwischendurch. Damit wenn man sein Passwort vergessen hat, muss man sein Telefon praktisch am Laufen halten. Auch lustig. Nun ja, da kommen wir dann später gleich noch zu diesen ganzen neuen iPhone. Das neue iPhone steht gar nicht auf unserer Agenda, oder? Nein. Tja, ja, aber indirekt. Wir kommen auf jeden Fall noch dazu. Aber lass uns doch erstmal noch kurz über unsere Urlaube referieren. So, zumindest stehen die hier auf der Agenda. Du hast Istanbul draufgeschrieben. Istanbul. Genau. Kurz zur Hintergrundgeschichte. Als ich diesen Urlaub gebucht habe, das war, glaube ich, 2 Tage bevor die Proteste in Istanbul losgingen. Und wir hatten auch direkt in Beoglu oder Beolu, ich weiß immer noch nicht genau, wie man es ausspricht, gebucht, wo eigentlich das Zentrum der Proteste war. Und ja, da wird es einem plötzlich ganz mulmig. Man wollte einfach so ganz normal in Urlaub fahren und dann geht da sowas los. Wir haben dann in den anderen Stadtteil umgebucht und waren jetzt doch da und das hat sich auch relativ beruhigt, obwohl jetzt zwar eine Woche bevor wir gefahren sind, die Proteste wieder aufgeflammt sind nach so einer Sommerpause, allerdings in einem anderen Stadtteil Kadıköy. Und ja, insofern war es doppelt spannend, da hinzufahren und auch zu gucken, wie so die Lage ist und die Stimmung ist. Und es ist immer noch sehr präsent in der Architektur, mehr oder weniger, weil du siehst überall an den Häusern so graue Streifen am Putz, wo dann die Behörden ein bisschen geweißelt, also gegräuelt haben und die ganzen Graffiti weggemacht haben. In manchen Stadtteilen sieht man die Graffiti auch noch. Es gibt auch noch ein paar bunte Treppen. Da haben vielleicht auch einige davon gehört. Und Polizei gibt es einige. Die steht dann da manchmal so rum, relativ unvermittelt, gerade so um den Taksimplatz und auch um die Fußgängerzone. Und das Erschreckende oder Erstaunliche ist, wie jung die Polizisten alle sind. Und wir waren dann auch an einem Tag am Taksimplatz, wo irgendwie nachmittags so eine kleine Demo von Tierschützern gewesen war mit 13 Verhaftungen und so. Und abends kamen wir dann auf diesen Platz und 50% aller Menschen auf dem Platz waren Polizisten. Und von den anderen 50% waren 3/4 Polizisten in Zivil. Verstehe. Die dann so eine Plastiktüte in der Hand hatten. Also irgendwie, das ist da so pennermäßig auf und durch den Taksimplatz streiften hin und her. Und dann irgendwann holten sie was aus ihrer Plastiktüte raus. Da waren die Polizeiwesten drin. Also das war schon auch sehr spooky an der ganzen Sache. Dazu muss man natürlich wissen, Istanbul ist sehr jugendlastig, die Türkei ja überhaupt auch. Und da sind schon einige sehr unzufrieden. Ich erwarte auch, dass wenn dann die Regionalwahlen demnächst anstehen, dass es dann auch wieder losgeht. Ansonsten, so im alltäglichen Leben kriegst du natürlich nicht viel mit und die Stadt ist ja auch wahnsinnig groß, 13,7 Millionen Einwohner, die viertgrößte Stadt der Welt, das wusste ich vorher nicht. Okay, das wusste ich auch nicht. Hingefahren bin. Sehr, sehr spannende Stadt und sehr coole Stadt. Jeder Stadtteil wirkt irgendwie wie eine andere Stadt. Mal denkst du bist in Lissabon, dann auf Kuba, dann wird's parisig, dann total modern, also sehr, sehr spannend, die ganze Sache. Ja. Schön. Und Leute waren auch cool. Kann man so sagen. Tja. Ich kann mit Politik dann nicht viel mithalten. Mein Urlaub war so eher unpolitisch dahingehend. Es gab zumindest keine großen Demonstrationen in meinem Urlaub. aber ich war in Portland auf der XOXO und danach so ein bisschen die Westküste runtergefahren. Aber die XOXO war, ist eine Konferenz oder ein Festival, man ist sich da nicht so ganz einig. Andy sagt neuerdings, es ist ein Festival mit Konferenzteil sozusagen. Und die war sehr, sehr schön. Es waren da sehr viele meiner Internethelden und Heldinnen da. Ja. Und haben erzählt, was sie so machen und wie sie so zu dem kommen, was sie machen. Es war so Inhalte für 3 Monate in 3 Tagen zusammen komprimiert. Das war so schön. Gibt es da ein übergreifendes Thema? Das übergreifende Thema von der XOXO ist im Prinzip so Leute, die was machen. So, also we make things und das kommt ja ursprünglich, also letztes Jahr haben sie das erste Mal die XOXO gemacht und da hatte Andy und also die 2 Andys, wie sie ja so nett genannt werden, Andy Bayo und Andy McMillan, den man auch von der Bild-Conference kennt, die in Irland stattfindet, hatten so die Idee, dass sie eine Konferenz kickstarten und da haben sie diesen Kickstarter gemacht für die erste XOXO und das war jetzt quasi die 2. davon. Und die Idee ist halt so, Leute, die irgendwie mit dem Internet ihre Träume realisieren. Also. Und das waren sehr viele tolle Leute da, unter anderem auch Tim Schäfer, den ich umarmen durfte. Und das gab dann doch einiges an Eindrücken, die man ja so überbehalten. Viele Menschen, die Tim Schäfer umarmt haben. Tja. Gibt es denn die Videos irgendwo zu sehen? Die Videos wird wohl in Kürze und bei Kürze ist natürlich immer so, keine Ahnung, wie lange das dauert, online geben. Es gibt die vom letzten Jahr schon online auf YouTube und ich gehe mal davon aus, dass es noch so einen Monat dauert oder so und dann kann man die wahrscheinlich auch von diesem Jahr gucken. Es gibt einen ganz großen Vortrag von Cable Sasser, dem einen der beiden Chefs von Panic, mit dem wir auch so ein bisschen bekannt und befreundet sind und der hat auch einen ganz tollen Vortrag gehalten über wie er so seine Firma im Auge hat und was da alles an Schwierigkeiten durchaus auch passieren und wie er die löst und das war sehr, sehr schön. Alle haben geweint. Ich habe auch noch ein, zwei Nachträge zu Istanbul. Es war gerade Istanbul Biennale. Mhm. Das war sehr spannend. Dieses Jahr zum ersten Mal kostenlos an verschiedenen Plätzen eben Kunst ausgestellt. Und da waren auch ein paar sehr schöne Videoarbeiten auch. Mhm. Interessanterweise privat finanziert. Also mit privat heißt werbefinanziert, obwohl die Werbetreibenden sich da schon sehr zurückgehalten haben. Also von im Unternehmen finanziert, denn der Staat packt kein Geld mehr in solche Projekte. Hm. Beziehungsweise, wenn er das tut, möchte er natürlich auch den Finger drauf haben, was da an Kunst gezeigt wird. Und es ging dann doch eher um Rebellion und so weiter. Hm. Ja, insgesamt, das wollte ich vielleicht noch kurz erzählen, merkt man schon die langjährige Regierungszeit von Erdogan, der relativ krass auch versucht, den Laizismus aufzuheben mittlerweile. Mm. Also es gibt jetzt ganz neuen Alkoholverbot. Okay. Wenn du, glaube ich, 100 Meter im Abstand von einer Moschee oder einer Schule verkaufen möchtest, jetzt darfst du gar nicht mehr. Und ab 10 Uhr abends darf auch kein Alkohol mehr verkauft werden. Mm. Fast wie in Baden-Württemberg. Mm-hmm. Und es werden viele Schulen in religiöse Schulen umgewandelt. Interessanterweise. Und jetzt soll das Kopftuchverbot auch gelockert werden. Das sollte man vielleicht wissen. Laizismus heißt halt eine sehr, sehr strenge Trennung von Staat und Kirche, wo du dann eben auch keine kirchlichen Symbole zeigen darfst in öffentlichen Ämtern. Ja. Also da passiert das Gegenteil von Bayern. Genau. Wo ja immer noch die Regelung ist, dass per Default ein Kreuz hängen muss. Mhm. Echt immer noch? Ja, ja. Ja, ja. Trotz Kruzifix-Urteil. Genau, das ist erstmal die Default-Sache, dass du es aufhängen musst. Also das ist immer noch sehr stark und dazu muss man auch wissen, es gibt ja in der Türkei eine 10%-Hürde bei den Wahlen. Das ist ja durchaus einiges. Was ganz schön krass ist. Und du hast halt auch diesen Riesenunterschied zwischen dieser jungen Stadtbevölkerung und dem riesigen Rest des Landes, obwohl man auch sagen kann, jeder Achte oder so wohnt in Istanbul, was schon krass ist. Also Türkei hat ungefähr so viele Einwohner wie Deutschland. Das wollte ich vielleicht noch mal kurz nachtragen. Gut. Dann freue ich mich auf die Videos von der. Ja, ich mich auch. Das wird sehr unterhaltsam. Sie heißt auch XOXO und nicht Hugs and Kisses oder so. Man sagt, also es wurde immer XOXO gesagt. Okay. Aber XOXO. Ist ja kurz für Hugs and Kisses. Wenn man im Englischen unterschreibt mit XOXO, dann wird das Hugs and Kisses. Hugs and Kisses. Mhm. So die X'e sind die Küsse und die Kreise sind die Umarmungen. Ah, ich dachte, es immer hat was mit Tic-Tac-Toe zu tun, aber. Ja, wenn wir bei der 10%-Hürde sind, ich wollte noch drei kleine Facts zur Bunde oder zwei kleine Facts und eine Anekdote zur Bundestagswahl bringen. Mhm. Fact 1, wir haben 15,8% sonstige. Mhm. Das heißt, 15,8% aller Wähler sind nicht mit Bundestagsabgeordneten repräsentiert. Das finde ich ganz interessant, weil das ein absoluter Rekord ist. Bislang waren es immer so um die 6% bei Bundestagswahlen. Hm. Aber dadurch, dass wir jetzt diese seltsame Situation hatten, dass die FDP und die AfD draußen geblieben sind, ist die Zahl so hoch. Und die Parteien, die sich zumindest irgendwie so netzpolitisch oder grundrechtspolitisch geben, haben insgesamt 15,2% verloren. Hm. Und das finde ich schon sehr erschreckend, wenn man denkt, in welchem thematischen Klima jetzt diese Wahl stattgefunden hat. Also nee, aber es ist halt die Frage, ob das wirklich ob das wirklich ein Klima war oder ein Mikroklima. So, also Na, das Klima war ja nicht da. Also ja. die mediale Landschaft hat sehr stark geballert, was NSA angeht. Ich finde es auch süß, weil Sascha Lobau schreibt ja immer noch jede Woche seine Kolumnen und die gehen jetzt seit 3 Monaten über dieses Thema. Und ich habe heute Spiegel Online aufgemacht und sehe, oh, es geht wieder was über die NSA. Ach so, Sascha Lobo schreibt immer noch drüber. Das hatte keinen Effekt. Ja, aber vor allem interessant. Scheinbar auch keine gesamtgesellschaftliche Relevanz so. Die hat das natürlich, aber ich glaube, das will sich keiner. In der Rezeption zumindest. Ja, in der Rezeption, aber es will sich halt auch, glaube ich, momentan möchte sich keiner damit beschäftigen. Und also wahrscheinlich fehlt einfach in der Netzpolitik der Geigerzähler. Ja, Radioaktivität ist genauso wenig greifbar, aber durch das Knacken des Geigerzählers konnte man irgendwie diese Bedrohung spürbar machen. Naja, aber hat auch, also ich meine, ist auch komplett in Vergessenheit geraten eigentlich, obwohl jetzt gerade wieder frisch Überschwemmung in Fukushima droht und alles Mögliche, also die Pannenserie weitergeht und eigentlich das Thema Atomstrom ist eigentlich nicht weg, aber gleichzeitig haben die Grünen davon auch überhaupt nicht profitieren können. Also auch ich weiß nicht so, das ist so der, da wo die öffentliche Aufmerksamkeit hingeht und ich habe ganz wenig Gefühl dafür, wo das ist. Ich würde fast sagen, dass Fukushima und die NSA-Affäre an der Stelle fast das Gleiche sind in Sachen der Problematik, weil Fukushima und die NSA-Geschichte sind so Sachen, die sich ewig fortsetzen. Ich meine, Fukushima ist immer noch der gleiche Störfall, der er war. Ja. Also da ist ja nichts passiert, das ist ja nicht besser geworden. Das ist einfach eine anhaltende Katastrophe. Aber Fukushima hatte halt so diesen kurzzeitige Medienaufmerksamkeit über eine größere, mit größeren Auswirkungen zum Zeitpunkt, ja, an dem es das gestartet stimmt. ist. Ich sag's mal gestartet, weil eigentlich es ist ja so ein langer Prozess. Und wenn ich mir wiederum vorstelle, wenn jetzt die Wahlen praktisch, also wenn jetzt Fukushima jetzt gestartet hätte oder vor einem halben Jahr oder sowas, dann hätten wir jetzt eine rot-grüne Regierung. Das wäre vollkommen klar. Na, das glaube ich nicht. Wir hätten eine grün-rote Regierung. Vielleicht sogar das. Ja. Was noch absurder wäre, aber also die Zeitpunkte der Wahlen sind irgendwie so massiv relevant. Ich meine, vor einem Jahr wären die Piraten reingekommen wahrscheinlich. Ja? Ja, oder die AfD hätte es noch nicht mal gegeben. So. Und wenn jetzt Neuwahlen nochmal passieren, kommt wahrscheinlich die AfD rein. In einem halben Jahr hoffentlich interessiert die keine Sau mehr, aber wer weiß. Nicht nur das, ich fand es jetzt auch wieder erstaunlich, den Effekt, den die Wahl dann selber, also dieses festgeschriebene Wahlergebnis auf die Umfragen hat natürlich auf der einen Seite den Grund, dass die ganzen Umfrageinstitute ihre Daten neu anpassen. Aber nicht nur das, es ist auch die Tendenz, oh, so war das Wahlergebnis, darauf stelle ich mich jetzt ein, also wähle ich auch so, habe ich das Gefühl. Also jetzt erst bleibt die FDP unter den 5% und die AfD über den 5% und so weiter. Ich weiß nicht, also es hat halt wenig mit Politik zu tun und ich glaube, es waren ja viele sehr schockiert von dieser Wahl, obwohl ich mir denke, wie hätte es eigentlich noch besser ausgehen können in dem Klima jetzt? Ich weiß es nicht. Interessant ist, dass wir eine rechte Mehrheit haben, die sich aber nicht im Bundestag widerspiegelt, aber indem wie der Bundestag agiert, indem er sagt, die CDU ist gesetzt. Also ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, wie ist eigentlich das Politikverständnis? Also erste Voraussetzung, die CDU hat insgesamt nicht die Mehrheit im Parlament, aber es ist völlig klar, dass mit der CDU regiert wird und dass Angela Merkel das machen soll. Kann ich schon mal nicht ganz verstehen. Zweitens haben wir jetzt Diskussionen Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün und alle sagen, macht es nicht, also macht Schwarz-Rot nicht und macht Schwarz-Grün nicht. Und dann schaue ich mir so Sachen an wie NSA und so und dann die Positionen der Grünen, die ja zumindest ein bisschen netzpolitisch affin sind. Und dann frage ich mich, ist es wirklich die Aufgabe einer Partei dann zu sagen, okay, nee, mit der CDU können wir uns eh nicht einigen, wir machen Opposition, oder vielleicht das Schlimmste zu verhindern und zu sagen, okay, dann machen wir halt jetzt mal Innenminister und machen das nicht. Also ich glaube natürlich, dass für so eine Partei das total schwierig ist, wenn sie in der Regierung ist, mit der CDU, müsste sie Sachen tragen, die sie normalerweise nicht machen möchte. Aber es gibt überhaupt nicht den politischen Gedanken zu sagen, okay, es ist besser, ein paar Sachen, die die CDU eigentlich machen wollte, nicht zu machen, als zu sagen, wir ziehen uns jetzt auf die schöne Bank an der Seite zurück und schauen, was die CDU dann alles an Scheiße macht, weil das können wir mit unserem Gewissen nicht vereinbaren. Also warum ist die Politik so komisch, dass man sagt, wenn ich es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann, alles, dann mache ich gar nichts, damit es besser wird. Aber ich sehe diesen Konflikt in dem System. Ich sehe auch, wie sich die Grünen da fühlen und sagen, dann verrate ich ja alles. Ja, ich meine, dazu kommt halt auch noch, dass du dann den Effekt hast, dass sich die Grünen halt, wenn sie wirklich jetzt diese Märtyrerrolle da annehmen, die du gerade beschreibst und sagst, wir verhindern jetzt so ein paar Sachen von dem, was die CDU vorhat, sich dabei halt auch noch dann quasi als abstrafen lassen müssen bei der nächsten Wahl. So. Und die Argumentation höre ich so oft und dann denke ich mir, Scheiße, wo leben wir eigentlich? Geht es darum, dass die Grünen eine Marke sind, die ihren Markenwert aufrechterhalten müssen für vier Jahre? Es geht darum, dass die Grünen nächstes Mal wieder gewählt werden und dann vielleicht mehr Dinge verhindern oder gestalten können. Super, und genau. Also, ja, damit ich irgendwann mal gestalten kann, mache ich jetzt erstmal gar nichts. Also einiges kaputt. Also, ob Opposition gar nichts machen ist, weiß ich nicht, aber... Naja, nicht in Verantwortung gehen wollen an der Stelle finde ich auch schon sehr bedenklich, auch bei den ganzen Regierungskonstellationen. Also da auch alle so im Vorfeld, okay, mit denen mache ich nicht, mit denen mache ich nicht, das mache ich nicht. Also das widerspiegelt jetzt nicht so auch mein Demokratieverständnis, das durchaus heißt, setzt sich der Situation aus, dass du Verantwortung hast und dann hast du halt Gestaltungskraft und die ist halt vielleicht klein, dann musst du es kommunizieren, dass sie klein war. Ja, aber wenn du es jetzt so von vornherein ausschließt und auch nicht mal wo kommt man denn da hin? Ich denke, es gibt Parteien, die können nicht miteinander koalieren, sinnvoll. Ja, aber eigentlich die, um die es gerade geht, nicht. Die können super miteinander koalieren, nicht? Weiß nicht. Die haben ein paar Themen, sind nicht kompatibel. Ja, aber was machst du da? Also, das ist, ich weiß es nicht. Also, das ist so, einfach zu sagen, nö, macht man nicht, obwohl es ansteht. Ja, es steht ja für alle Seiten an, eigentlich auch Rot-Rot-Grün, ist durchaus machbar. Das müsste besprochen werden und gucken, was bei rauskommt, wo man denn irgendwie miteinander arbeiten kann an der Stelle. Also bei Rot-Rot-Grün finde ich das Schlimmste nicht, dass die nicht koalieren, sondern dass sie nicht mal Gespräche führen. Ja. Ja. Also dass man nicht mal sich hinsetzt und sagt, okay, vielleicht geht's ja doch irgendwie. Das kann ich nicht verstehen. Ich kann verstehen, warum das alles so ist, weil das System so ist. Mir wären ja wechselnde Mehrheiten dann insgesamt, glaube ich, lieber, weil dann muss sich nicht jeder verbiegen und sagen, okay, ich muss das jetzt mittragen, obwohl ich es nicht möchte, sondern du kannst zu jedem Thema sozusagen die Bundestagsmehrheit abbilden. Also das mit Rot und Grün verstehe ich schon allein aus einer machtpolitischen Frage nicht, ja. Also allein um den Druck zu erhöhen insgesamt. Also selbst in so einer Machtdenke hätte das ja Platz eigentlich. Mal gespannt, was da rauskommt. Ja, aber ich wollte auch ganz klar nochmal auf Schwarz-Grün raus, weil ich jetzt auch gerade wieder auf Twitter lese von grünen Unterstützern, ihr dürft es auf keinen Fall machen. Aber ihr dürft es auf keinen Fall machen, ist schon so ein langfristiger, strategischer, machtpolitischer Gedanke, warum man das nicht darf. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre Politiker, dann würde ich schon zumindest auch denken, okay, scheiße, ich kann aber doch jetzt nicht schwarz-rot weiter die Bürgerrechte aushöhlen lassen, die Grundrechte aushöhlen lassen. Das kann ich doch jetzt nicht einfach vier Jahre zulassen, weil ich in vielen Themen mit der CDU nicht übereingehe. Naja, das hat die Frage deiner Prioritäten an der Stelle. Sind es jetzt, jetzt die Grundrechte oder sind es eben dann... Ja, aber wenn es der Klimawandel ist. Wenn es der Klimawandel ist. Oder schau dir an, was Friedrich jetzt über die Lampedusa-Sache gesagt hat. Da wird einem ja übel. Da kann ich doch nicht sagen, okay, ja, aber ich mache jetzt lieber keine Politik und die blöde Linke will die Bundestagseinsätze beenden. Sollen halt noch ein paar Leute in Lampedusa, vor Lampedusa verrecken, weil meine Machtperspektive ist sonst scheiße. Also ich Ich weiß nicht, ob man das so einfach auf komplett auf Machtkalkül runterbrechen kann. Nein, das ist systemisch das Problem. Ja, und das ist halt irgendwie auch, also ich weiß nicht, ob es wirklich eine sinnvolle Alternative ist, zu koalieren, um Dinge zu verhindern. Nein, es gibt ja viele sinnvolle Alternativen, aber die sind in diesem ganzen System nicht möglich. Ich argumentiere jetzt aus einer Sicht, okay, das Einzige, was offiziell möglich ist, ist Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün. Hm. Natürlich könnten sie einfach sagen, okay, wir befreien uns aus dieser Blockdenke und probieren noch ganz andere Möglichkeiten aus. Minderheitsregierungen, wechselnde Mehrheiten, Rot-Rot-Grün, was weiß ich, was man alles ausprobieren kann. Oder keine Ahnung, dann sollen sie halt eine Dreierkoalition machen. Dann haben wenigstens Rot-Grün und Schwarz ungefähr ein gleiches Gewicht. Hm. Was weiß ich. Es ist bloß so wahnsinnig frustrierend. Ich sage ja nicht, dass es anders geht, aber es macht keinen Spaß. Es ist. Dass es keinen Spaß macht, können wir uns darauf einigen, glaube ich. Genau, und dann noch eine Sache, weil ich ja früher mal über Wahlrecht geredet habe und so weiter. Mhm. Ich habe leider noch keine Quelle finden können, wie jetzt die Wahl nach dem alten Wahlrecht ausgegangen ist. Wieso nicht? Hast du was? Ich habe das vertwittert am Wahlabend direkt. Also das gab ja diesen diese eine Seite, wo jemand das Wahlrecht in den JavaScript gegossen hat. Ah ja, schön. Und die Vergleichszahlen, und das hat dann im Laufe des Abends auch gefüttert. Das hatte nur einen Bug lange Zeit. Und dann erst um 2 Uhr morgens ging es dann mit schon den offiziellen Endergebnissen. Also das hat einen Unterschied gemacht. Ja. Also gerade weil es so knapp auch. Die Überhangmandate hätten das Wahlergebnis kippen können. Und die Überhangmandate hätten es natürlich kippen können an der Stelle, aber Schwarz-Gelb hat ja die Zweitstimmenkampagne nicht gemacht. Das heißt, die Überhangmandate waren nicht so stark ins Gewicht gefallen, wie sie es gerne hätten, weil sie nicht zum Gewinn des Koalitionspartners gereicht haben, ja, weil die FDP halt nicht mal reingekommen ist. Mhm. Also wenn die FDP reingekommen wäre, wäre das, glaube ich, hätte man den Unterschied ganz deutlich gesehen an der Stelle. Jetzt sind es halt, ich glaube, es waren 3 Sitze Unterschied und jetzt sind es 5. So, die man braucht für die absolute Mehrheit. Schau mal, wie knapp die Wahl war. Also das ist schon krass. Und dann war ich so wahnsinnig frustriert, auch weil meine Stimme nicht gezählt wurde sozusagen, dass ich mir überlegt habe, ich möchte jetzt trotzdem was tun dagegen und habe deswegen auf Twitter nach einer Patenschaft gefragt, weil ich möchte auch repräsentiert sein im Parlament, auch wenn jetzt keiner da sitzt, den ich gewählt hätte. Und netterweise haben sich 2 Politiker gemeldet bei mir, und das ist Eva Högel von der SPD und Manuel Sarrazin von den Grünen, und haben gesagt, sie würden für mich eine Patenschaft übernehmen. Oh. Das heißt sozusagen, mich mit repräsentieren, obwohl ich sie nicht gewählt habe. Hm. Was ich sehr nett finde, ich finde das auch ein wahnsinnig spannendes Experiment. Also für mich heißt diese Patenschaft, ich schaue mir genauer an, wie die so in dieser Legislaturperiode handeln. Also das sind jetzt sozusagen meine 2 persönlichen MdBs. Ich werde sicherlich auch meine Kommentare ablassen, wenn die irgendwas machen, was nicht schön ist. Eva Högel hat zum Beispiel damals dem Zugangserschwerungsgesetz zugestimmt. Ich sehe natürlich, in welchen Zwängen die stecken und so. Ich werde jetzt nicht denken, die sind völlig frei und haben mich jetzt als Paten, haben jetzt die Patenschaft übernommen und müssen alles machen, was ich sage. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich dann mit einem besseren Gefühl rausgehen kann, weil ich nicht das Gefühl habe, ich werde jetzt einfach übergangen. Weil diese ganze Bundestagswahlrhetorik, was man ja immer so hört, dann am Wahlabend ist, ja, das Volk will das und das und das. Hm. Nee, du sprichst nicht für mich. Und die beiden dürfen jetzt erstmal für mich sprechen, mal sehen, was daraus wird. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn ich mal ein bisschen näher drauf gucke, was macht ein bestimmter MdB. Ich fände es eigentlich ganz schön, wenn sich jeder mal so jemanden sucht. Aber das ist wahrscheinlich nicht wirklich umsetzbar, weil du dann als MdB da wie viele Leute übernehmen müsstest? 50.000? Eine Menge. Eine Menge Leute übernehmen musst. Ja, hat jedenfalls mein Gefühl auch irgendwie verbessert, als die beiden dann gesagt haben, hey, du bist nicht alleine, wir lassen dich nicht hinten überfallen. Ja, ich hoffe, sie nutzen meine Nichtstimme gut. Die gefühlte Repräsentation. Ja, aber auch diese persönliche Ebene dabei. Hm. Also Ich werde weiter berichten, wie sich das so entwickelt. Okay, wir sind gespannt. Gespannt waren wir nach der letzten Folge auch, wie lange es dauert, bis der Fingerabdruckscanner vom iPhone gehackt wurde. Eigentlich waren wir gespannt? Nee, das war ja klar. Also wir haben das ja angekündigt, mehr oder weniger. Ja. Und gerade noch rechtzeitig angekündigt. Nee, es hat ja dann schon eine Woche gedauert. Echt? Ich dachte drei Tage oder so. Ich war auf jeden Fall schon in Amerika. Keine Ahnung. Ja. Naja, auf jeden Fall der CCC mit dieser lustigen Schäublonen-Methode hat sich eine Prothese gebastelt und funktioniert auch. Die funktioniert auch. Ja, so wie man sich's gedacht hat. Ja. Klassiker, brauchst ein gutes Foto, ein bisschen einen guten Toner und ein bisschen gutes Latex. Tja. Ja, und das Fazit ist, dass man bei Sicherheitsmechanismen, die gut kommunizieren muss. Eben nicht was versprechen, was sie nicht halten, sondern das versprechen, was sie halten und wofür sie da sind. Also, wenn ich da einhaken darf, ich glaube nicht, dass Apple versprochen hat, dass die absolute Sicherheit mit diesem Fingerabdruck einhergeht. Das behaupte ich gar nicht, dass Apple das gemacht hat. Ich glaube bloß, dass die Aufklärung wichtig ist. Dass man weiß, wozu ist diese Sperre da und was kann die? Und was kann sie nicht? Wozu ist eine Tür da mit einem Türschloss und was kann die und was kann sie nicht? Weil wir haben das ja auch in der letzten Folge gesagt, das Problematische bei solchen Sachen wie diesem Fingerabdruck ist eine gefühlte Sicherheit, die nicht da wäre. Ja, also eine Pseudosicherheit. Also ich denke, ich habe da zwei Gedanken dazu. Der eine Gedanke ist, in der Kommunikation und wahrscheinlich auch im tatsächlichen Effekt führt diese Fingerabdruckscanner ja dazu, dass Leute, die bisher gar keine Sicherheit haben, zumindest eine rudimentäre Sicherheit haben. Genau. So, und insofern ist er nach wie vor effektiv. Ja, da kann man sich dann auch Latex-Dinger basteln. Das ändert daran im Wesentlichen nicht viel. Die andere Geschichte ist diese Gewöhnung an Biometrie. Ja, also irgendwie so, dass das als normatives Element quasi in den Alltag gerät, so dass man sich irgendwie mit Fingerabdruck authentifiziert. Und da ist dann in der Tat dieser Aspekt schwierig. Also, ja, genau. Dass du eben so daran gewöhnt bist, das als Sicherheitsidentifikationsmittel zu benutzen und aber gleichzeitig halt nicht im Hinterkopf behältst, mit welchem Kontext, wie sicher das tatsächlich ist. Und wie hoch die Anforderung für die Authentifikation ist, mit der die du damit eben bedienst. So, und da müsste man halt wirklich dann Angst vor haben, dass halt irgendwie dieser Fingerabdruck in Zukunft für Anwendungen benutzt wird, die eigentlich ein höheres Sicherheitsprofil haben, so, aber dann trotzdem eben benutzt werden, weil da ist man ja dran gewöhnt und das ist ja sicher. Ja, genau. Ja. Nun ja, wir kommen von den Fingerabdrücken zum iCloud-Account. Da wurde was gehijackt, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, das war so ein bisschen, ich glaube letzte Woche ging das als Video rum. Auch dann mit Fingerabdruck, aber der Fingerabdruck spielt nur so eine Teilrolle. Also die Geschichte ist, ich klaue dir dein Telefon, gehe natürlich sofort im Airplane-Modus, kann ich wegen Control Center jetzt auf iOS 7. Dadurch habe ich den Remote-Wi-Fi verhindert. Dann wiederum schaue ich am Telefon nach, welche Apple-ID da ist, mache I forgot, kriege dadurch ans Telefon praktisch einen Reset-Token geschickt, kann anscheinend am Telefon in den Wi-Fi-Modus gehen, obwohl schon Wipe aktiv ist, aber wenn ich nur ins Wi-Fi gehe, braucht es wohl ein bisschen länger als der eigentliche E-Mail-Traffic, der dazu durchkommt, kriege dann diese E-Mail, kann die E-Mail wieder am Rechner abtippen und habe dann den iCloud-Account, was so ein bisschen unschön ist. Ja, wobei das Bedrohungsszenario basiert halt darauf, dass du das Telefon in angeschalteten, ungelockten Zustand entwendest. Nicht ungelockt. Nicht angelockt? Also wie kommst du sonst rein? Also gelockt im Sinne von schon über Find My... Nein, ich meine so im Sinne von hier Tastatursperre, Fingerabdruckgedöns. So. Also du musst halt irgendwie das Control Center bedienen können und du musst halt da rein können irgendwie. Genau, Control Center ist halt draußen. Das Control Center ist standardmäßig draußen, deshalb kannst du Airplane-Modus anmachen. Ja, aber das hilft dir ja dann noch nichts, wenn du dann nachgucken willst, was für eine Apple-ID da drauf ist und wenn du da I forgot machen willst. Genau, dann kommst du rein und da ist eben der Fingerabdruck vielleicht wieder eine Option, wie du auch reinkommst am Telefon direkt. Ja. So, ja, den Schritt braucht's. Ja. Aber ich fand es trotzdem auch so, obwohl Remote Vibe aktiviert ist, dass man wirklich über Wi-Fi noch auf das Telefon die Reset-E-Mail bekommen kann, so bevor es gewiped wird, fand ich. Ja, also da wäre es halt echt gut, wenn du sowas machst, dass sie automatisch erstmal das I Forgot sperren, wenn du irgendwie eins deiner Geräte Das fand ich insgesamt eigentlich auch ganz schön. Also das wäre auch einfach wirklich I Forgot zu sperren. Aber so dieses Video, das sie da Bescheid geben, hat auch wirklich 5 Schritte, die sie meinen, okay, sollte man mal drüber nachdenken, ob man das nicht anders macht. Also es war relativ konstruktiv bei der ganzen Geschichte. Ja. Ich habe interessanterweise Control Center ausgemacht jetzt im Homescreen, aber wegen Touch-ID. Wegen Touch-ID? Ja, weil über Touch-ID kommst du so schnell an das Gerät selber ran, dass ich es nicht draußen brauche. Mhm. Und dann hast du eben zumindest so diese ganzen erreichbaren Sachen über Control Center mal überhaupt nicht aktiv. Ja, stimmt. Ja, ich habe auch Notification Center aus oben, so okay. Von draußen. So, das stört gar nicht mehr, aber wirklich so gedrückt halten, zack, drin. Mhm. Da wäre es jetzt dann doch wahrscheinlich noch interessant zu gucken, wann das iPhone softwaretechnisch gehackt wird mit der Touch-ID. Das hat mich in der ganzen Berichterstattung übrigens sehr überrascht, dass die sich hauptsächlich auf diesen Begriff Hack gestürzt hat und dann gemeint hat, nee, ist ja nicht gehackt worden, weil gehackt würde ja heißen, dass man softwaremäßig und ich kann den Sensor auslesen und den ganzen Scheiß. Also dieses Überlisten wurde dann nicht als das Hack nur, ich mache die Software so kaputt und infiltriere sie, heißt in der Presse, fand ich auch schon interessant. Ein sehr unterdefinierter Begriff. Ja, also, aber ich meine, im Grunde geht es darum, kommst du rein oder kommst du nicht rein? Ja, kannst du dieses Ding umgehen? So, das würde ich jetzt auch eher so bezeichnen. Nee, ne? Was ich jetzt gerade noch gedacht hatte, ist, das Problem ist ja auch bei den Fingern, wenn die mal kompromittiert sind, weil sie irgendjemand hat, dann kannst du ja das Passwort schlecht ändern. Tja. Weil, oder gibt's dann Fingerchirurgie? Nein, du hast das potenziell hast du ja, mein schon Finger ist halt mein Finger und wenn der mal. Das übliche Problem bei der Biometrie, wenn. Achtung, Ihr Finger wurde kompromittiert, bitte. Ja. Besorgen Sie sich einen neuen. Das fand ich auch ganz schön an der Diskussion insgesamt, dass so Dinge halt wirklich auch besprochen werden, dass eben die Biometrie identifiziert deine Dinge und Sicherheit braucht eigentlich was du frei wählen kannst, um was abzusperren. Wobei sich da der Chor auch wieder so selbst besingt, so ein bisschen, also Preaching to the Choir und so, weil ich meine, die Leute, die das miteinander diskutieren und die das hören, die wissen das schon alles. Also ich glaube nicht, dass du damit. Also weiß ich nicht. Ich glaube, es ist sehr hilfreich, deswegen bin ich Apple da auch dankbar, mal einen Anwendungsfall zu haben. Hm. Einen ganz normalen Anwendungsfall. Ja. Das auch zu spüren zu können und zu sehen, wie sieht das aus und so und anhand dessen vielleicht nochmal eine Diskussion aufzurollen. Also ich hoffe auch, dass es dann dadurch nicht zu sehr normalisiert oder vielleicht in Bereiche vordringt, in denen es wirklich gefährlich ist. Am Telefon selber finde ich es jetzt so, wie es ist, angenehm. Ja, aber gerade so, okay, meine 10, also vor allem auch so dasselbe Passwort überall haben, ist ja auch bei den Fingern automatisch so. Ja, ich habe so, dass das mehr bei normalen Passwörtern nicht haben soll, so dasselbe Passwort an allen Stellen, das ist auf einem Finger sofort gegeben. Ja, wobei das ist halt jetzt irgendwie, also das. Falls es um sich greift mit den Biometrie. Gut, dann hast du immer noch 10 Passwörter potenziell. 20. Nippel funktionieren auch, habe ich gehört. Ja. Mhm. Sind die denn noch eindeutig? Ich weiß sowieso nicht so ganz, wie gut funktioniert denn dein Fingersensor? Du hast jetzt dein Telefon noch nicht so lange, aber bei mir ist es so, ich muss schon ähnlich draufdrücken, wie es beim Vermessen. Also bei mir funktioniert das gut. Also ich kann da wirklich, ich habe da jetzt noch nicht keine Probleme gehabt, dass ich irgendwie den Finger schief halte. Ich habe nur gemerkt, nach dem Baden geht's nicht. Wunder, wunder. Und ja. Feuchtigkeit ist auch nicht so super. Kochen und Fett ist auch nicht so toll. Ja, aber so an sich, Fingerposition, also wenn du den Finger vorher auch ausreichend auf diesem Dings gedreht hast, so dass er wirklich eine gute Abdeckung von deinem Finger hat, dann geht es gut. Ja. Und ich merke halt dann nur so, es liegt auf dem Tisch und ich versuche dann mit dem linken Zeigefinger irgendwie es zu anlocken und den habe ich halt nicht eingespeichert als Finger, der ihn anlocken darf und dann komme ich in mein Telefon nicht rein. Deswegen habe ich hier. Genau, ich habe jetzt auch alle 4 2 Daumen, 2 Zeigefinger. Ja. Genau. Und falls das dann kompromittiert wird, muss ich halt demnächst mit dem kleinen Finger mein Telefon einblocken, ja, wenn ich halt das Passwort ändern muss. Es gibt halt so diese die verschiedenen Körperhaltungen, die es nicht so erkennt, aber es ist grandios schnell und grandios gut, so ja, von der Benutzung her, das ist überhaupt nicht die Frage. Und die grundsätzlichen Fragen werden sich weiter stellen, wie weit das auch geht, und das finde ich auch in Ordnung und gut. Also ich finde es besser, wenn es jetzt in so einem Consumer-Device passiert, als jetzt vielleicht per Order die Mufti an alle Parkautomaten. So könnte ich mir ja auch vorstellen. Das Personalausweis zum Beispiel. Ja, oder ein Das ist eigentlich, kannst du die Daten vom Personalausweis benutzen, um wiederum so eine Handling herzustellen? Ich meine, das ist die interessantere Frage eigentlich. Das wäre ein geiler Hack. Wenn du eine der digital vorliegenden Biometriedaten auf den Ausweisen dazu benutzen könntest, um so einen Fingerabdruck herzustellen. Ich meine, das wird wahrscheinlich auch ein Hash sein und sowas in die Richtung, aber... Na, das sind halt auch die Minutien eigentlich, oder? Warte, waren das nicht Fotos wirklich sogar? Also, ich weiß nicht, wie die Fingerabdrücke gespeichert sind. Aber die Fingerabdrücke, ich dachte, aber das wäre nämlich interessant. Also rein logisch ist das keine Hash-Funktion, sondern es ist halt ein Derivat oder der Abdruck. Und dann muss daraus... Vielleicht Fotos. Eben. Also ja, interessant wäre zum Beispiel, ob die Daten, die in Amerika vorliegen, ja, aufgrund dessen, dass du eingereist bist, stark genug sind, um dein Telefon zu... Weil dann hast du nämlich den Kreis schon wieder eigentlich geschlossen, weil dann brauchst du einen Hack in den Daten dort irgendwo. Die leaken raus und schon hast du zumindest Zugriff, und zwar unbemerkten Zugriff auf jeweilige Telefone von den Leuten. Das ist halt so der Punkt, unbemerkt. So, mal kurz... Naja gut, unbemerkt ist halt auch so. Ja. Naja, wenn du physikalischen Zugriff in irgendeiner Form herstellen kannst, kannst du auch dann wirklich... Mein Problem mit der Argumentation physikalischer Zugriff ist halt, dass es sowieso schon forensische Devices gibt, an die du dein Telefon nur anschließen musst und jetzt die ziehen Image. Das ist jetzt gerade mit iOS 7 ein bisschen erschwert, aber die werden auch wieder nachkommen. Ja, also, aber das ist halt so, also wenn... Das geht halt nicht gleichzeitig. Ja? Den Fingerabdruck aktiv lassen plus diese Seite abdichten. Also eins von beiden ist so halt die Geschichte. So. Nun ja, nun denn. Wollen wir da gleich noch die neue iPhone-Besprechung hinten dranhängen? Ja. Oder? Ja. Passt gerade gut. Was ist denn dein Eindruck, Dom? So, du hast das jetzt schon ein bisschen länger als ich. Ich habe es ja erst seit gestern so wirklich in der Hand. Mein Eindruck ist, es fühlt sich genauso an. Ja, der Home-Knopf also ist ein bisschen angenehmer. Wie der Fünfer. Wie der Fünfer, ja. Also es tut sich eigentlich da wenig. Bei den Fotogeschichten merke ich, dass es einfach ein bisschen schneller geht. Mhm. Sowohl die Fotos machen, als auch vor allem HDR, wenn man das machen will. Mhm. Ich merke aber auch, dass in manchen Aspekten, also es fühlt sich für mich nicht so viel schneller an wie jetzt zweimal. Mhm. Gleichzeitig habe ich aber ganz wenig Situationen gehabt, wo sich das Fünfer zu langsam angefühlt hat vorher. Ja. Also das ist eher so, es ist eigentlich schon schnell genug für das, was ich mache gewesen. Ich habe wenig Wartezeiten. Es ist natürlich schick, aber wenn man ehrlich ist, es gibt halt auch einfach noch keine Apps dafür, die auch irgendwie die Bandbreite ausnutzen, die jetzt potenziell zur Verfügung steht. Es gibt keine Demo-Apps, die da wirklich groß und also passen. Was mich halt wirklich umgehauen hat, irgendwie mal die Kamera-App aufzumachen und auf diesen Slow-Mo-Modus zu schalten und sich den Viewfinder anzugucken. Das habe ich auch gemerkt. Allein die Fidelity von dem Sensor auf das Bild, auf dem Bildschirm, der Unterschied zwischen, du machst jetzt Fotos oder Videos. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das beim Fünfer auch schon ein bisschen deutlicher ist, aber es fühlt sich so direkt an, also dieses bisschen Lag, das man so hat. Also auf alle Fälle im Fotomodus hat man mehr Lag als im Videomodus. Das ist, glaube ich, auch schon auf dem 5er so. Aber im Videomodus auf dem 5S hast du halt so wenig Lag, dass es einfach ein bisschen surreal wirkt, wenn du durch diesen Viewfinder durchguckst. Also vor allem in den Slow-Mo-Modus halt. Ja, also wenn du den Videomodus mit dem Slow-Mo-Modus vergleichst, ist dann nochmal, also das fühlt sich doppelt oder dreimal so schnell an, in Anführungszeichen. Also da ist halt wirklich... die 120 Frames, die da auf 60 runtergerechnet werden, die merkt man. Ja, probier das jetzt mal live aus. Ja, Slow-Mo ist schön. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen so wie heißt das denn? Das Kino. Wir hatten ja diese Diskussion über die High Frame Rate Kinogeschichte. Und das ist hier natürlich genauso. Also es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Home-Videokamera, so an der Stelle, weil es halt so direkt ist. Ja. Das stimmt, ja. Aber es ist schon auch gut. Also gerade auch der Autofokus im Slow-Mo ist auch extrem. Der Autofokus, muss ich sagen, der nervt mich eigentlich sogar ein bisschen. Der ist nicht so dolle bei meinem Modell zumindest. Also okay. Vor allem, also nicht nur der Autofokus, sondern ich touch irgendwo hin und dann sucht er sich bitte das Gute aus. Ja, ich will so eine Makroaufnahme machen von was ein bisschen dünner ist als mein Finger, bis er das dann erwischt und so. Da war ich jetzt nicht so begeistert, wie ich es gerne gewesen wäre. Ich habe in Amerika die Slow-Mo-Funktion schon mal so ausprobiert gesehen und war sehr beeindruckt. Also so dieses klassische, das Gesicht hin und her werfen und davon Slow-Mo machen, das sieht erstens sehr lustig aus und das ist auch ist was Neues. Das ist neu, das macht Spaß, es ist relativ einfach zu bedienen, es hat immer noch Bugs beim Bedienen leider, also gleichzeitig schneiden und den Bereich auswählen geht zum Beispiel nicht, dann macht er was ganz anderes. Man kann beim Scheren nicht das Video einfach so speichern, sondern man braucht eine extra App, die dann wieder das Video so rausrendert, dass man es woanders benutzen kann. Also außer wenn man es über YouTube oder sowas direkt shared. Aber es ist natürlich, es macht Spaß und es hat, glaube ich, auch gute Anwendungsfälle. Also damals, wenn ich mir vorstelle, bei mir war das bei Sport, also alle Sachen, die du Sport machst, da was in Slow-Mo aufnehmen, um so ein bisschen zu coachen, großartig. Ja, das ist einfach erste Sahne. Und auch für so ein bisschen Effekte, Freizeitgeschichten am Pool, so diese Beispiele, die sie gebracht haben, das ist einfach, also sowas einfach dabei zu haben, ja, großartig. Ja. Ja. Ja, und ansonsten habe ich noch ausprobiert diesen M7 Co-Prozessor. Über welche App denn? Nee, da gibt es ja noch nicht viele Apps. Es gibt irgendwie so ein ganz schlimmes Sample-Code zusammengestückeltes Ding, das irgendwie M7 Pedometer heißt oder plus, so. Plus? Pedometer plus heißt es? Also, oder so, keine Ahnung. Das habe ich kurz aufgemacht und sofort wieder gelöscht, weil es mich so gegruselt hat. Und dann gibt es irgendwie dieses Argus oder so. Was ja irgendwie auch so ganz viel Zeug macht und viel davon gar nicht so gut, aber zumindest auch so die Daten anzeigt von dem M7. Und das macht einen ganz guten Eindruck soweit. Also so Schritt zählen kann der. Also die Anwendungen fehlen halt leider genau wie bei der Geschwindigkeit von dem Gerät, fehlen halt so die Killer-Apps. Ja, also das Argus finde ich ganz in Ordnung und muss sich ja wieder anmelden bei so einem anderen Online-Dienst. Ich fand ganz nett, dass es sich mit der Withings Waage auch verträgt. Da finde ich so die Korrelation der Daten eigentlich ganz praktisch. Und auch die Darstellung von über den Tag verteilt, wann, in welchem Zeitraum denn die Schritte stattgefunden haben und sowas. Ja. Also finde ich auch, es ist so ein bisschen eine schräge App, aber die finde ich eigentlich ganz gut. Und hat also auch noch eingebaut, dass du ein Foto von deinem Essen machen kannst für die Leute, die. Ja, das hilft eigentlich. Wenn du von jedem Essen ein Foto machst, dann. Ne, es ist jetzt nicht Instagram, sondern. Sagt er dann die Kalorien gleich dazu? Ja, er sagt die verbrauchten Kalorien von den Schritten. Essen. Ja. Aber du kannst Intake kannst du nicht eingeben. Ja. Das ist ein bisschen, das fehlt. Also ich habe das Gefühl, es ist viel zu viele Schritte, aber ich habe vorher nichts anderes zum Messen gehabt. Also ich habe jetzt irgendwie bei dem wenig Bewegungen, die ich da habe, sind. Also wenn ich wirklich nur ins Büro gehe, hätte ich so 30.000. Das klingt jetzt sehr viel. Also da habe ich weniger, aber ich gehe auch nicht so lange wie du. Gehst du ja länger als ich, weil ich fahre ja mehr U-Bahn. Ach, stimmt. Dann macht das in der Tat keinen Sinn. Ich habe festgestellt, dass das so ungefähr die Größenordnungen sind, die auch das Fitbit anzeigt. Okay. Insofern bin ich jetzt da mal zufrieden, ob das dann wirklich Schritte sind. Aber ja. Naja, also es ist halt so ungefähr ein Richtwert, der irgendwas misst an der Stelle. Wenn du es in der Hand schüttelst, hast du natürlich auch ein paar Schritte. Ja. Also du kannst es auch austricksen, aber wenn du es jetzt nicht besonders austrickst, hast du halt was, was du am besten relativ mit dir selber misst und nicht jetzt im Absolut gesehen. Ja, denke ich auch. Ja, das finde ich auch ganz nett. Den Flash habe ich auch ausprobiert. Der ist in Ordnung. Er braucht halt relativ lange. Also er macht so eine Belichtungsphase, bevor er dann wirklich das Foto macht. Das belästigt die Leute, die man fotografiert, sehr, weil die sind erstmal wieder so wie beim Rotaugenblitz. So einen Effekt hat man. Was an sich viel besser ist, ist so die Qualität bei schlechten Lichtverhältnissen. Also das merkt man wirklich deutlich, dass es weniger rauschig ist und überhaupt Sachen erkennbar sind, die man vorher nicht erkennbar haben. Ich habe auch eine App runtergeladen, die schon fürs iPhone 5 funktioniert, mit der man dann auch die Belichtungszeit noch aufdrehen kann, wirklich, also so ein bisschen an diese Kamera-Einstellungen wirklich rankommt, also Belichtungszeiten und ISO hoch. Und dann hast du wirklich eigentlich auf dem Balkon bei Mondlicht durchaus einen Farbeindruck von dem, was du fotografierst. Also auch bei wenig Mondlicht, nicht bei besonders viel. Und das finde ich schon gut. Also das sind so diese Lichtempfindlichkeit, dass die immer noch weiter nach oben geht. Damit kann man was machen. Das ist, was mich am meisten nervt, weil mit Blitz will ich eigentlich nicht fotografieren, so oder so, auch wenn ich jetzt zwei verschiedene Blitz ausprobiert von der Farbigkeit. Bringt das die was? Farbigkeit ist okay, ja, aber an sich, wenn du es zu nah machst, hast du also hast ja dieses Blitzbild, so ja, oder so. Klar. Also das macht, ich mag diesen Eindruck nicht, den so ein Frontalblitz macht. Mhm. Und deswegen... Man kann es aber besser verwenden. Also es ist wenig, also von der Farbe her ist es angenehmer. Ja, ja, ich habe mir iOS 7 jetzt aufs alte Telefon geladen, nämlich 4S. Mit einer Eigenreihe weniger als alle anderen. 4S aufs Kurze, genau. Ich habe extra bis nach Istanbul gewartet, weil ich wollte nicht mit einem gebrickten Phone dann da rumstehen. Und muss sagen, ich bin sehr, sehr überrascht, dass das, also wie schnell es trotzdem noch läuft. Bislang hatte ich immer die Erfahrung, wenn ich ein neues iOS geladen habe, dass dann mein Telefon tot war, weil das einfach mehr Ressourcen verbraucht hat und so weiter. Und sogar der App-Switcher ist relativ angenehm. Ich finde ihn sogar selbst auf dem 4S angenehmer als den App-Switcher vorher. Mhm. Gerade von der Geschwindigkeit her meinst du, also nicht von der Funktionalität? Doch, von der Funktionalität auch, gerade weil ich auch die App schließen kann, die gerade läuft, was ich oft machen möchte. Mhm. Und früher war es ja so, da musste man erst rausgehen und dann den App-Switcher auf und dann konntest du sie erst löschen. Und auch diese Wischgeste mag ich viel lieber. Es gibt so ein paar Sachen, wo du merkst, dass das 4S vielleicht nicht ganz geeignet ist. Das ist zum Beispiel bei der Suche. Die bleibt bei mir manchmal leer. Also ich tippe was ein in die Suche und es kommt gar nichts, gar keine Results. Also ich merke da, das ist so der eine Punkt, wo ich die Geschwindigkeit merke. Bei der Suche habe ich vorher bei meinem Fünfer oft eingetippt. Dann kam das erste Suchergebnis, darauf habe ich getippt. Währenddessen ist unter meinem Finger so das wirkliche Suchergebnis gekommen und ich habe das falsche geöffnet. Ja. Und das passiert mir mit dem 5S jetzt nicht mehr. Das ist, daran merke ich es deutlich. Ja. Ich habe das Gefühl, die Erinnerungen sind komplizierter geworden von der Bedienung. Da die habe ich ja noch nie genutzt. Und da brauche ich jetzt irgendwie noch einen Klick mehr, als ich vorher brauchte. Und du meinst die Reminders-App oder was? Reminders, ja. Genau. Ja. Das ist ein bisschen umständlicher geworden, aber ich finde, dafür kann man die Listen besser benutzen als vorher. Ja, das was mir halt entgegenkommt. Ja, das hängt natürlich immer davon ab, wie du es benutzt. Ich habe halt eine große Liste und das Allerschlimmste ist, dass das immer wenn ich die Reminders-App jetzt aufmache, dann scrollt er wieder ganz nach oben auf die Liste. Wo halt die Sachen drin sind, die noch irgendwie ich noch nicht löschen will, aber die sind jetzt nicht mehr so akut. Nee, nicht so schön. Dann bei Fotos zum Beispiel, den Fotostream, der heißt nicht mehr Fotostream, wenn du ein Bild teilen möchtest, dann musst du auf iCloud. Ja. Und das habe ich auch schon versucht. Was ich nerviger finde an der Stelle ist, dass so dann, und es dauert noch viel um mehr. Auszuwählen, in welchen Fotostream du es teilen willst, du dann nur diesen kleinen Knopf unten hast, der wie bei Twitter dein Account ist, also so in demselben Sheet, was einfach wirklich fummelig ist und aus Versehen in den falschen Stream posten, ist viel einfacher geworden jetzt dadurch. Also Fotostream und Erinnerungen finde ich sind schlechter geworden, aber ansonsten bin ich relativ überzeugt von dem ganzen Ding. Das jetzt nicht nur, weil ich weiß, wann die Sonne untergeht in der Wetter-App, sondern da sind viele Sachen, die mir einfach mehr Spaß machen als vorher. Und das hätte ich vorher tatsächlich nicht gedacht. Ja, ich finde, das ist jetzt auch doch noch halbwegs rund geworden. Klar, also es ist halt irgendwie so... Es fühlt sich noch neu an alles, aber so insgesamt macht der iOS 7 Eindruck jetzt schon einen runden. Was mir zum Beispiel auch viel Spaß gemacht hat, ich weiß nicht, ob es die Funktion vorher gab, war, dass du dir die Fotos jetzt auch auf der Karte angucken kannst, was gerade für Istanbul jetzt auch sehr nett war. Auch die gab es vorher schon, aber die war vorher schon genauso versteckt wie jetzt auch wiederum, weil ich habe es jetzt auch wieder nicht gefunden. Für alle, die es auch nicht wissen, wenn man in der Fotos-App jetzt unter die Momente, in der Momente-Ansicht geht, dann gibt es immer so eine Überschrift für die einzelnen Momente, die eigentlich einen Zeitraum markiert und einen Ort. Und da ist so ein kleines Chevron, so ein kleiner Pfeil nach rechts und wenn man auf das drückt, dann werden die Fotos aus der Größenordnung auf der Karte angezeigt. Ja. Ich hatte mir eben diese Funktion angeguckt, dass er jetzt nach Ort bzw. nach Zeit gruppiert, was schon auch sehr, sehr sinnvoll nach ist. Nach Ort und Zeit. Nach das ist ja nicht so, als könnte man es auswählen. Ja, das ist ein bisschen komisch, aber jetzt ein altes Foto wiederzufinden, ist mit den Thumbnails schon angenehmer geworden. Das funktioniert auch erstaunlich gut, wirklich diese Jahresansicht und dann mit dem Finger drüber fahren, ja, bis man bei dem Foto ist, das einen interessiert. Ja, weil oft weiß man ungefähr, wie könnte das aussehen, aber du willst dich nicht durch alle Fotos durchklicken. Man kann in der Jahresansicht mit dem Finger drüber fahren? Ach, tatsächlich. Ja, das war das ja hat so nur gerade bei Landscape ersten. Nicht funktioniert. Ah, okay. Ach, es gibt Landscape da auch. Mhm. Landscape geht's nicht. In Landscape geht's gar nicht. Ja, da haben sie wahrscheinlich irgendwie den Touchcode falsch geschrieben, der da so drüber fährt. Ja, das war natürlich, so nicht so super. Das war natürlich mein Hasserlebnis mit dem neuen iOS, dass du mit Swipe to Delete nicht mehr nach rechts swipen darfst, sondern immer nach links swipen musst, um einen aus einer Tabelle zu Das habe ich mir sowieso schon immer so angewohnt gehabt. Genau, und je nachdem, wie du es dir angewöhnt hast, denkst du plötzlich, die Funktion ist weg. Weil du noch nie anders, ich habe noch nie andersrum geswiped. Da sind vielleicht so die ein paar Sachen, die in iOS 7 anders funktionieren und die nicht erklärt werden. Also swipen, um zu löschen in der Tabellenzelle, geht jetzt nur noch in eine Richtung, und zwar von rechts nach links, weil von links nach rechts ist die Zurückgeste geworden. Und das passiert, das ist jetzt in allen Tabellenzellen so. Um ein Programm aus dem App-Switcher zu beenden, muss man so wie ein WebOS so nach oben wegschieben. Und ja, also nicht mehr gedrückt halten, das hilft einem auch gar nichts und da kriegt man auch gar keinen Dialog dazu. Spotlight ist mit dem Drag nach unten zu holen von jedem einzelnen Homescreen, das war sowas, was auch Bekannte von mir nicht gefunden haben, weil woher auch. Der Fotostream ist jetzt unter iCloud Sharing, also bei Sharen und dann iCloud drücken. Oh, da gibt es noch einiges, diese Dinge. Ja, in den Nachrichten kann man nach rechts swipen, nach links swipen und dann siehst du die Zeiten. Genau, also früher SMS. Und früher waren es immer als Zwischenzeit sowieso angezeigt und das ist jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Ja, aber doch, jetzt siehst du siehst es jetzt bei jeder Nachricht, wenn du swipest, und das ist ganz praktisch. Ah ja, und diese gelesen Pointer geht mit und das zwischendurch gibt es auch noch. Ja. Da werden wir über die Zeit einfach noch mehr von den Sachen erwähnen, weil das sind so Dinge, die musst du halt echt rausfinden, und die Funktionen sind dann einfach woanders hingewandt. Die meisten, aus Game Center sich auslocken, geht jetzt in den Settings nur noch und nicht mehr in der Game Center App zum Beispiel. Das ist auch sowas. Airplay ist in das Control Center gewandert, so, weil das war ja vorher auch im Multitasking-Switcher links unten. Die Funktion, dass man zum aktuellen Audio-Player springt, also es kann ja auch eine Podcast-App sein oder was anderes, ist auch im Control-Center, und zwar beim Titel, auf den Titel drücken, was vom Hit-Target her eine Katastrophe ist, weil das ist so ein bisschen über den Controls, und aus Versehen dann Play oder Pause zu drücken, wenn man nur in die App will, ist doof, aber es geht überhaupt, das ist schon mal nett, nicht aus dem Lockscreen raus, glaube ich, aber ansonsten geht das. Was haben wir denn noch so? Bestimmt ein Haufen Zeug, müssen wir mit der Wir werden uns auch wiederholen, das schadet auch nicht. Also ganz offensichtlich und auch nicht irgendwie so geheim, aber durchaus ein Feature, das ich jetzt ständig benutze, ist die Taschenlampe im Control Center. Das ist großartig. Einfach auch zup und an und zup und aus. Auch sehr. Ja. AirDrop, wenn man es benutzen will, braucht man ein aktuelles Gerät. Also das 4S, glaube ich, kann es noch nicht. Sondern das 5er oder das 5S, oder? Marcel, nochmal von unten hochswipen. Nee, das geht nicht. Da ist kein, genau. Also AirDrop geht nur mit aktuellen Geräten. Es geht auch mit iPad 3 nicht, sondern iPad 4. iPad Mini vielleicht, weiß ich nicht genau. Müssen wir mal gucken. Wenn es geht, ist es im Control Center und man muss es anmachen als Empfänger. Ja. Und dann taucht man automatisch bei Leuten in dem Sharing-Dialog bei anderen auf. Und wenn es funktioniert, ist es ein grandioses Feature. Da kann man Webseiten drüber sharen, da kann man Bilder drüber sharen, da kann man Videos drüber laden. Da geht dann alles. Ja, das geht aber nicht mit dem Mac, interessanterweise. Ob es mit Mavericks kommen wird, da hast schweigen sie sich aus. Hast du es gerade an? Nee, ich habe es aus, weil es ja Batterie braucht. Mach's doch mal kurz an, nur um zu sehen, ob es jetzt mit dem Golden Master besser funktioniert als vorher. Das weil ich hatte da so gelegentlich meine Probleme. Und jetzt klicke ich den Dom an und dann sagt er, Waiting. Du möchtest mir ein Foto bereitstellen und jetzt mache ich annehmen, dann habe ich ein Foto. Das geht ja echt super jetzt. Und das ist echt, also Datenaustausch zwischen zwei Telefonen war halt eine Katastrophe, und damit ist das Problem eigentlich gelöst. Ich hoffe, dass es auch noch mit dem Mac dann auf dem Mac sich ausweitet. Ja, da muss man sich nicht mehr so ständig iMessage schicken. Ja, eventuell lohnt es sich, den Kompass wieder irgendwo sich hinzulegen, wo man ihn erreichen kann, denn der ist ja jetzt auch eine Wasserwaage. Was ich großartiges Interface finde übrigens. Mhm. Also dieses minimale, auch wenn du es dann so gerade legst und das wird dann grün und sowas, ist richtig schön. Das finde ich sehr schön. Es kam irgendwie so komische Aufruhr durchs Netz, dass die Qualität zu schlecht wäre oder dass um ein paar Grad dejustiert ist. Mhm. Aber so wie ich den verstehe, kann man den mit Doppeltippen auf Null setzen. Und deswegen, was soll das? Also ich oder es ist doch nicht so, dass es standardmäßig jetzt die 0 Grad wirklich die 0 Grad sein sollten. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das musst du irgendwie kalibrieren, dann machst du einen Doppeltap drauf, oder? Nee, einen Einfach-Tap. Okay. Hm. Ah, nee, er hat auch so eine Nullnummer selber, aber die stimmt halt vielleicht nicht. Also einmal tippen kann man sie kalibrieren. Wobei das aber auch nichts mit den Geräten zu tun hat, sondern das ist halt einfach, das ist halt so. Also ein bisschen Drift hast du auf den Sensoren immer. Da habe ich auch noch eine Funktion gefunden, geografischer Norden oder ja, so. Ja. Mhm. Keine Ahnung, True North. Was das bedeutet. Ich habe mich da in letzter Zeit damit beschäftigt, deshalb kann ich es dir erklären. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen magnetischem Norden und geografischem, aber was jetzt die Funktion macht und warum die nicht angehakt war, das fand ich ein bisschen spooky. Naja, sie ist deswegen nicht angehakt, weil natürlich der Geografische, also weil sich die Standardeinstellung ist der dich eher interessiert. So im Kompass und eben. Und ich dachte, Geschichte. Der geografische Norden interessiert mich eher, weil die ganzen Karten. Ja, aber True North ist eben nicht der geografische Norden. Ja, eben. Deswegen finde ich, ist das ganz schlecht benannt. Also, du hättest lieber eine geografische Norden anschalte. Wieso? Bei mir steht geografischer Norden. Und ist an. Ja, ja, aber nachdem ich es angeschaltet habe. Echt? Ohne Erklärung. Also auf Englisch heißt das True North und ist ausgeschalten standardmäßig. Eben, True North ist nämlich, ich dachte, geografischer Norden ist... Ich dachte, der magnetische... Genau, True North wäre der magnetische eigentlich. Ja, dachte ich auch. Aber die Bezeichnungen, also man müsste nochmal... Also ich will den geografischen, nicht den magnetischen. Ja, das verstehe ich. Das geht mir auch so. Und hier steht, müsste man mal recherchieren, was da... Also ist in den Einstellungen unter Kompass kann man den geografischen Norden einstellen. Auf Englisch stellt man damit True North, den echten Norden ein. Ja. Was nicht... Ist wahrscheinlich ein Lokalisierungsfehler an der Stelle. Also der Default ist, also wenn du Norden machst, ist eigentlich... Wieso? True North? Ja, was ist True? Der ist wahrscheinlich dann auch noch in... Das ist dann eher so eine Philosophie. In Yards oder so. Nun ja. Das iOS 7. Ich habe ja schon seit der Beta lange damit gelebt und man gewöhnt sich an die Optik. Also die stört mich inzwischen so gut wie gar nicht mehr. Die Schriften auf dem Homescreen sind mir immer noch ein bisschen zu dünn und zu kontrastarm hinter Hintergründen, also hinter vielen Hintergründen. Finde ich nicht. Ist, glaube ich, ein Ästhetikempfinden auch an der Stelle. Und ansonsten gibt es halt ab und zu so Layout-Fuba immer wieder mal, aber da kann ich drüber wegsehen. Also was weiß ich, mein lustigster ist, ich habe einen Passcode jetzt, der ein kompletter Text ist. Und wenn du ein Foto machst, im Querformat, aus dem Homescreen raus, dann wieder schlafen legst und wieder aufwachst, dann hast du die Tastatur so auf Landscape-Breite im Hochkantenmodus. So, das. Cool. Und so Geschichten, das sind aber einfach Bugs. Ja. Ja. Ich kann jedenfalls empfehlen, es auch zu installieren, wenn man nur noch ein 4S hat. Geht. Das ist a first for you. Ein altes Gerät und du empfiehlst zu installieren und fühlst dich nicht gezwungen, es installieren zu müssen. Ja, also tatsächlich, ich finde, der Geschwindigkeitsrückgang war bei den alten iOS-Versionen, bei den alten neuen größer. Mhm. Gut. Beim 4er ist, glaube ich, problematisch. Ja. Unsere Agenda wird nicht kleiner. Ja, aber es gibt ein paar Sachen, die man schnell abhandeln kann. Ja, was möchtest du denn schnell abhandeln? Adobe Sicherheitslücke, jada. Okay, dann haben wir das abgehandelt. Ja. Okay. Interessanterweise, wir sind Kunden und unsere Daten könnten dabei sein. Genau, aber Kreditkartendaten, die sichersten Daten der Welt. Ja, jetzt auch bei Adobe. Sind die schon gehackt worden, so die Kreditkartendaten? Tja. Ja, gut. Marcel erwirkt sich währenddessen gerade mit seinem Kopfhörer. Genau, dann habe ich noch was über Ouya, das vielleicht auch noch ganz schnell abgehandelt, aufgeschrieben, weil das ist schon so alt, dass es, glaube ich... Die CEO von Ouya war ja auch auf der XOXO und hat da auch nochmal... Ja, aber sag nochmal... Ich weiß, ich habe das vor 3 Wochen aufgeschrieben. Sie haben eine Stellungnahme zu diesem Kickstarter ein Desaster, muss man es vielleicht nicht nennen, aber sie hat es selbst auch als Desaster bezeichnet. Kickstarter-Desaster und damals, also diese Stellungnahme ist jetzt vom September, ja, haben sie, glaube ich, gesagt, ja, ist halt so. Ja, doof gelaufen. Die Sache war eben die, sie haben gesagt, wir sponsern quasi Kickstarter-Projekte, die UIA-exklusiv sind, dahingehend, dass wir dann nochmal die Hälfte oben drauflegen oder sie verdoppeln, um es einfacher zu formulieren. Das haben halt manche Projekte dann ausgenutzt, oder zumindest wird da vermutet, dass das ausgenutzt wurde, dahingehend, dass sie sich halt selbst Geld gekickstartet haben sozusagen und dann den Rest von UIA drauflegen haben lassen und da irgendwie Easy Money quasi bekommen haben. Namentlich gibt es irgendwie zwei Projekte, die da im Verdacht sind. Irgendwie dieses Shallow Elementary Doctor Holmes und irgendwie dieses Iron Grid war es, glaube ich. Grid Iron Thunder. Das wurde halt auch acknowledged von UIA eben, dass das eben problematisch ist und dass es irgendwie, dass man das System gamen könnte. Aber es wird halt immer so klein geredet mit, ja, wir lernen ja noch und wir machen alles in the open und wir machen alle Fehler in the open und habt doch Geduld mit uns. Aber irgendwie klappt das nicht so wirklich. Und ein paar Spieleautoren sagen jetzt auch schon, wir haben die Nase dick voll. Ja. UIA macht die Nase dick. Ja. Ich sag jetzt den Spruch nicht, der mir eingefallen ist dazu. Genau, und dann ist mir noch was aufgefallen, und zwar bei YouTube und Soundcloud zumindest, im Safari-Browser. Wenn da Sound läuft, dann zeigen die Apps in der Titelleiste ein kleines Play-Symbol, was für Tabs das so unglaublich gut ist. Und ich hatte mir das auch schon mal gewünscht, Safari-weit, und ich bin immer noch der Meinung... iPad oder was? Nee, nein, auf dem Mac. Rechner, auf dem Mac. Wahrscheinlich auf dem iPad auch, weil die einfach die Titelzeile verändern. Ach, im Titel der Seite. Okay. Genau. Klappt nur so semi-gut, weil also YouTube-Seiten, die du aufmachst, im Hintergrund machen das auch, obwohl sie noch nicht abspielen, weil sie erst abspielen, wenn du sie im Vordergrund holst. Aber so an sich ist es schon mal ein ganz guter Hinweis, dass eben diese Webseiten dieses Dreieck in ihren Titel reinzeichnen, dass man dann auch findet. Ja, einfach dieses Wo kommt der Ton her, Tab-Ding. Ja, ja. Und eigentlich will ich, dass das in Safari eingebaut wird. Und das könnten sie ja auch. Ja, ja, klar. Mavericks kommt ja. Die Lösung auf dem iPad ist ja, dass sie den Ton verbieten. Tja. Ja. Eine Geschichte, die ich wirklich vermisst habe und die ich nicht rausgefunden hatte am Anfang in Safari auf iOS 7, ist, wo sind meine Cloud-Tabs? Und die Cloud-Tabs sind im Safari-Switcher, so Tab-Switcher, auf dem iPhone. Wenn man ganz nach unten scrollt, ganz unten drunter. Und zwar selbst wenn du nur einen Tab hast, musst du erst den kompletten Bildschirm nach oben scrollen, dass du die siehst. Und die finde ich eigentlich super wichtig. So. Ja. Ja. Ja, und die Unified-Suche ist ja eigentlich auch ganz cool, aber ich habe mehrere Fragen. Erstens, kann ich jetzt nicht mehr eingeben und .de mit einer Taste, oder? Gedrückt halten. Auf den gedrückt Punkt. Halten, ja. Den Punkt, ja gut, da bin ich schneller, wenn ich... Nee, bist du nicht. Bin ich wohl. Bist du nicht. Und zweitens, ich finde, irgendwie mag ich diese Ansicht mit den vielen kleinen Quadraten während der Suche, aber ich finde sie unglaublich unhilfreich. Das sind halt die Bookmarks. Das ist deine Faff-Leiste. Das ist meine Faff-Leiste. Und ich habe bloß so Quatsch gefafft, der kein eigenes Minisymbol hat. Genau. Die synkt auch automatisch mit Mac, oder? Das ist so, Bookmark-Syncing ist irgendwie implizit in iCloud mitgewandert, ohne dass es jemals irgendwo eine Erwähnung findet. Ja. Genau. Aber das schreit doch danach, dass Faff-Icons jetzt endlich mal eine höhere Auflösung kriegen. Ja, das benutzt auch diese PNG-Faff-Dingsies, die man spezifizieren kann. Ah ja, okay. Und auch die Touch-Icons von Apple, die man angibt. Hier sind fast alle ohne. Tja, musst du mal irgendwie so tolle Webseiten wie Zicke, Zacke, Hühnerkacke bookmarken, da hast du noch ein anderes Faff-Icon. Ja, dann bringt das nämlich auch was. Okay, vielen Dank für die Aufklärung. Oder Panic.com mit dem neuen Logo. Oh ja. Das ist dann auch sehr voll schön hoch aufgelöst. Ja. Gut, wo wir an der Stelle jetzt schon so langsam in den Konsum übergleiten, können wir das auch jetzt offiziell machen. Schnell glaube ich, aber wir müssen bald weg. Ich weiß. Ich versuche schon so schnell zu sprechen, wie es geht. Okay, und zwar eine kurze Wiederholung, weil jetzt auch für Mac Face. Genau, es gab diese unglaubliche Humble Bundle, leider hatten wir da gerade Sendepause in der Zeit, in der das kam. Ja. Wo unter anderem Face, Bastion, Brutal Legend, FTL und also Limbo alle, drin. Also alle Spiele, die ihr schon habt, jetzt nochmal im Handelsmodell. Genau. Aber zum ersten Mal für den Mac Fizz. Eben. Fizz kriegst du aber als auch im Mac App Store. Mhm. Ah, sehr schön. Ja. Okay. Und ich muss fast sagen, ich spiele es auf dem Mac lieber als auf der Konsole. Ich spiele es auf dem Mac auch lieber als auf der Konsole, aber das Problem ist, dass die Steuerung nicht angepasst ist auf dem Mac. Hm. Inwiefern? Dieses Spiel ist ja sehr rätsellastig. Ja. Und da gibt es einige Rätsel, die Bezug auf Tastenkombinationen nehmen und die sind alle noch auf Controller gemünzt. Hm. Und sehr schön ist auch, wenn du Tasten umstellst in diesem Tastenmanager, dann zeigt der dir das englische Tastaturlayout an. Hm. Also wenn ich auf Ä eine Taste stelle, dann kommt da Fragezeichen, wird angezeigt. Ist aber kein Problem, du kannst dann das Ä benutzen trotzdem. Hm. Na gut. Aber schön. Schönes Spiel. Ist eine Empfehlung, jetzt auch auf dem Mac und auf dem Mac auch besonders. Schön. Als nächstes haben wir auf der Liste The Night Jar. Ja, da bin ich da drüber gekommen, weil Aga sich den elektrischen Reporter angesehen hat, der über Audiospiele reportiert hat und da wurde The Night Jar gezeigt. The Night Jar ist ein iOS-Spiel, was man nur über Hören spielen kann. Hm. Du bist auf so einem Raumschiff gefangen und musst den Ausweg finden und es geht hauptsächlich darum, Sound zu orten. Hm. Du kannst dich drehen und du kannst laufen. Mehr kannst du nicht tun. Und wenn du den richtig ortest, dann kommst du weiter. Ich bin noch nicht so wahnsinnig weit gekommen und bislang war es halt nur dieses Element, was ein bisschen... Jetzt könnte noch ein anderes Element mal kommen. Aber hat auch eine sehr schöne Sprecherstimme. Vielleicht ist die Story dann, entwickelt die sich noch ein bisschen weiter. Also es ist auf jeden Fall spannend. Aber das klingt ja schon mal sehr nett. Von der Grundidee. Ja. Schön. Jetzt habe ich nur gerade das... Ach ja, ich muss hier klicken. Ich habe als nächstes auf der Liste Strata. Das kommt von mir und ist ein sehr schönes Puzzlespiel. Das ist so ein bisschen, es ist schwierig zu erklären, aber ganz einfach zu verstehen, wenn man es optisch sieht. Was nämlich da ist, du hast Vierecke, die so isometrisch angeordnet sind, im Raum liegen. Und du musst darüber quasi so Bänder flechten. Und der Witz ist, diese Vierecke haben unterschiedliche Farben und es muss jeweils die Farbe von dem Band, das oben liegt, mit der Farbe des Vierecks unter diesem Punkt übereinstimmen. Das heißt, du musst relativ komplexe Muster flechten, dadurch in welcher Reihenfolge du diese zwei, also diese Bänder ineinander verflechtest. Die können in zwei Richtungen verlaufen. Dann kannst du irgendwie so ein bisschen die Komplexität zumindest ein bisschen einschränken, indem du halt irgendwie nur die zwei Richtungen hast. Aber bis zu vier Farben und bis zu 4x4 Felder und hört sich jetzt kompliziert an, ist aber sehr einfach zu verstehen, wenn man es optisch sieht, glaube ich. Und ist ein sehr schönes Spiel, so zum zwischendurch mal kurz rumflicken. Ich habe den Trailer gesehen vor ein paar Monaten und dachte, ach hübsch, das erinnert mich an Colorbind und so. Und ich glaube, da gab es auch eine Demo-Version zu spielen und die war dermaßen banal von dem, was da an Puzzle geht überhaupt mit dem Flechten. Deswegen frage ich dich, ob es dann noch komplexer wird. Es wird komplexer. Weil es fühlte sich total, ja, es geht ja gar nicht anders, muss ich natürlich so machen. Also wenig herausfordernd. Es wird dann schon herausfordernd. Also es sind schon eher, es ist jetzt nicht jedes ein Rätsel, wo du eben nicht ewig dran sitzt. Es ist schon eher so das Hinflicken. Und es beruht ja auch ein bisschen darauf, dass du es irgendwie auch perfekt lösen kannst. So, also ohne einen Fehler gemacht zu haben. Dann kriegst du extra ein Krönchen noch dafür. Insofern ist es schon eher so nicht so sehr die Frage, schaffst du es, sondern wie fehlerlos schaffst du es. Und das ist schon eine Herausforderung, dann eben diese 8 Bänder in der richtigen Reihenfolge von Anfang an gleich zusammenzustecken. Also sollte ich mir doch nochmal angehen. Finde ich schon. Okay. Also kann man machen. Ich bin aber auch relativ, ich habe relativ lange gebraucht, bis ich mal einen Fehler gemacht habe. Also es ist so, es startet sehr, sehr easy. Es hat eine flache Schwierigkeitskurve, definitiv. Und es ist dann auch so mehr so rückwärtsdenken gefühlt. Mhm. Ja, so, was muss ich als letztes tun? Und dann... Also je nachdem, von welcher Seite man da hindenkt, ist es einfacher oder schwieriger. Ich fand es ganz nett. So. Tja. Naya's Quest ist ein neues Spiel von Terry Kavanagh. Ich weiß übrigens jetzt, wie Mike Bithell ausgesprochen wird. Das schon. Das kann man nur im Radio machen. Mhm. Naja, Quest. Ja, ich habe kaum Zeit gehabt, das auszuprobieren. Es ist aber runterladbar, mhm, beziehungsweise online spielbar auf seiner Seite. Das genau. Actionware. Hast du mal reingeguckt? Ich habe reingeguckt, das ist ganz lustig. Und zwar ist es auch eine isometrische Ansicht. Du spielst hübsch. Du spielst ein Mädchen, das sich in dieser Welt bewegt. Und der Witz ist dann, relativ bald kriegst du ein Device, das nennt er Section Scanner, mit dem du irgendwie diese isometrische Ansicht so ein bisschen auflösen kannst und dir jeweils nur einen Querschnitt angucken kannst in dieser isometrischen Welt, weil nämlich die Level, die danach kommen, alle so konzipiert sind, dass sie so aussehen, als wären sie simples 3D, aber in Wirklichkeit sind die Höheninformationen teilweise so, dass das eine optische Täuschung ergibt. Also in der isometrischen Ansicht hast du öfter mal die Sache, dass du, wenn du eine Treppe zum Beispiel siehst, dann könnte diese Treppe aber auch so sein, dass der untere Teil der Treppe eins nach unten und eins nach hinten versetzt ist und sieht halt dann so aus, als würde es eine durchgehende Treppe sein. In Wirklichkeit ist es das aber nicht. Mit diesem Section-Scanner kannst du dann eben sehen, die Treppe geht nur bis hier und dann muss ich noch eins nach hinten springen und dann geht die Treppe da weiter. Und darauf beruht es im Prinzip. Es ist ein bisschen umgekehrtes Echochrome. Ich bin ein bisschen durcheinander gekommen mit der Steuerung, weil du dich halt isometrisch, das heißt so in X-Richtung, also in die Richtungen wie ein X aufgebaut ist, bewegst, aber mit den Pfeiltasten steuerst, die natürlich wie ein Plus aufgebaut sind. Ja. Deswegen bin ich dann immer in die falschen Richtungen gelaufen, was total schlimm ist, wenn du auch noch darauf achten musst, dass irgendwas isometrisch im Raum ist. Und du kannst sie sogar auswählen am Anfang und so, ob du nach rechts oben oder nach links oben vorne haben willst, und das hilft aber auch nicht wirklich an der Stelle. Also vielleicht die Tastatur drehen. Ich fand die Optik aber sehr schön, also ja, gerade auch für die Texte auch. so in die Isometrie-Ebene sich einbinden und auch wie die Steuerungserklärung irgendwie ständig eingeblendet ist, aber auch so isometrisch. Also das fand ich so durchaus ein Kunstwerk. Ja. Haben wir noch irgendwas auf der Liste, was wir definitiv in dieser Folge unterbringen wollen? Ich glaube nicht, weil wir müssen nämlich jetzt in 20 Minuten zum Zug und laufen. Ihr habt eine volle Fanboys-Folge bekommen wieder diese Woche. Wir behalten ein paar Themen über für nächste Woche, dann ist da auch schon mal die Agenda wieder so halb gefüllt. So, man muss ja auch pragmatisch denken. Und wir verabschieden uns von euch. Ihr hört uns dann nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen. Jo, macht es gut. Winke, winke. Servus. It's adventure time. Come on and grab your friends. We'll go to very distant lands. With Jake the dog and Finn the human. The fun will never end. It's adventure time.